Und auch unter den Satanen manche, die für ihn tauchten und auch noch andere Arbeiten außer dieser verrichteten, und wir bewachten sie.